Kapitel 8, Übung B8. Hören Sie den folgenden Text zweimal. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim heutigen Gesundheitsmagazin Praxis. Es geht, wie schon beim letzten Mal angekündigt, um das Thema Schlafen. Für alle, die Probleme mit dem Schlafen haben oder etwas über den Schlaf und seine Folgen wissen wollen, wurde am Bezirksklinikum Regensburg ein neues Konzept entwickelt, genannt die Schlafschule für jedermann. Bei uns zu Gast ist Sigrid Rieger, Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin, die sich seit langem mit dem Thema Schlaf und Schlafstörungen beschäftigt und vor kurzem einen Artikel über die Schlafschule in den Regensburger Nachrichten veröffentlicht hat. Frau Rieger, viele Leute leiden unter Schlafstörungen. Was sind die Ursachen und was kann man dagegen tun? Nun, das sind gleich mehrere Fragen auf einmal. Zunächst muss man erstmal feststellen, dass Schlafstörungen nicht gleich Schlafstörungen sind. In der Schlafmedizin werden 80 verschiedene Formen von Schlafstörungen unterschieden. Diese 80 Formen wiederum lassen sich grob in 4 Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sind die Ein- und Durchschlafstörungen. Die zweite Gruppe ist die Tagesmüdigkeit. Dann haben wir noch die Gruppe der Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus. Und die vierte Gruppe stellen sogenannte schlafgebundene Störungen dar, wie zum Beispiel das Schlafwandeln, das Zähneknirschen oder Albträume. Und all diese Arten von Schlafstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. Wenn beispielsweise jemand unter Einschlafstörungen leidet, hat das oft psychische Gründe. Bei übermäßiger Tagesmüdigkeit dagegen gibt es meist eine körperliche Ursache. Darf ich gleich hier mal nachfragen, leide ich unter Tagesmüdigkeit, wenn ich ab und zu tagsüber mal müde bin? Nein, das sicher nicht. Wenn Sie nur ab und zu müde sind, weil Sie abends zu lange ferngesehen haben oder weil Sie aus Ärger über Ihren Chef mal schlecht geschlafen haben, brauchen Sie sich noch keine Sorgen zu machen. Wenn Sie sich allerdings permanent tagsüber müde fühlen, dann sollten Sie mal zum Arzt gehen. Das heißt, die übermäßige Tagesmüdigkeit hat andere Ursachen, als sich mal über die Kollegen oder den Chef zu ärgern? Ja, Ursache für die Tagesmüdigkeit ist, dass der Schlaf wiederholt kurz unterbrochen wird, sodass kein Tiefschlaf auftreten kann. Hauptgrund hierfür sind zum Beispiel kurze Aussetzer des Atems oder unwillkürliche Beinbewegungen im Schlaf. Menschen, die unter der übermäßigen Tagesmüdigkeit leiden, haben aber nicht das Gefühl, sie hätten zu wenig geschlafen, obwohl sie am Arbeitsplatz oft einschlafen. Das kommt daher, dass der Schlafende die kurzen Unterbrechungen nicht wahrnimmt. Kann man dagegen etwas tun? Da gibt es verschiedene Behandlungsmethoden. Ich möchte hier die Behandlung mit einer Atemmaske nennen, die hilft, wenn der Atem nachts kurz aussetzt. Manchmal kann Alkoholverbot zu einer deutlichen Verbesserung führen oder auch die Einnahme von Medikamenten. Viele Hörerinnen und Hörer möchten gerne wissen, was man gegen Einschlafstörungen tun kann. Das ist sicher von Fall zu Fall verschieden. Die Palette der Möglichkeiten reicht von Entspannungstraining über Einschränkungen des Alkoholkonsums, aufhören zu rauchen, bis zur Umstellung der Lebensweise. Das heißt, regelmäßige Schlafenszeiten, kein schweres Essen vor dem Schlafengehen und so weiter. Im allerschlimmsten Fall kann man über einen kürzeren Zeitraum auch Medikamente nehmen. Das sollte aber unbedingt in Absprache mit einem Arzt geschehen. Kann auch die Regensburger Schlafschule bei Einschlafstörungen helfen? Natürlich. Die Schlafschule kann bei allen Schlafstörungen sehr nützlich sein. Ihr Ziel ist es ja, falsche Schlafgewohnheiten aufzudecken und den Menschen wieder beizubringen, mit ihrem natürlichen Schlafbedürfnis vernünftig umzugehen. Für wen lohnt sich der Besuch der Schlafschule? Eigentlich für alle, die Probleme mit dem Schlafen haben, unabhängig davon, ob jemand Manager oder Rentner ist. Denn der erholsame Schlaf ist die wichtigste Voraussetzung für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Wenn jemand von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Interesse an der Schlafschule für jedermann haben sollte, melden Sie sich bei uns. Wir geben die Telefonnummer gerne weiter.